Protokolle 3.1. Ich kann Sie versichern, dass wir heute nur wenige Schritte von unserem Ziel entfernt sind. Nur noch ein kurzer Weg und der Kreis der symbolischen Schlange, das Sinnbild unseres Volkes, wird geschlossen sein. Und sobald sich der Kreis schließt, werden alle Staaten Europas darin wie in einem Schraubstock eingeschlossen sein.